Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, erstmal kurzes Update zu meiner ganzen Kaffeegeschichte. Ist ja jetzt heute der zweite Tag, also quasi der zweite volle Tag. Vorgestern um 9.15 Uhr habe ich so meinen letzten Kaffee getrunken. Das sind jetzt fast 3 Tage. Und ich muss sagen, es geht viel besser. Also die Kopfschmerzen sind schon weniger geworden. Es ist nur noch so eine leichte Mattigkeit. Kein Vergleich mehr mit gestern. Also ich bin schon wieder viel fresher. Trotzdem noch nicht ganz so richtig auf der Höhe, aber ich merke schon, es geht alles wieder in die richtige Richtung und das fühlt sich wirklich großartig an. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also da würde ich sagen, so wenn man durch diese Anfangsschwierigkeiten erstmal durch ist, dann wird das auf jeden Fall besser. Aber das ist noch zu früh, um Empfehlungen auszusprechen, aber für mich erstmal soweit okay. Ja, so viel dazu. Deswegen steht jetzt hier auch kein Kaffee mehr, sondern nur noch mein Wasser. Weil irgendwas trinken muss man, ja? Ja! Ja. Ja, Männer. Thema des heutigen Videos ist, warum du niemals eine Frau einem guten Freund vorziehen solltest. Oder die alte Redewendung, Bruder vor Luder. Hat mehr Richtigkeit als je zuvor. Und sie isoliert dich von deinen wahren Freunden. Das ist das Thema des heutigen Coaching-Videos. Und das erfährt man so oft, was ich euch heute mitgeben will, erfährt man auch oft selbst gar nicht, wenn man derjenige Freund dieser Frau ist. Ich hatte das früher mal bei einem Freund zum Beispiel auch hochinteressant. Der hatte eine Freundin und er, müsst ihr verstehen, wir waren so befreundet, dass man sich immer gerne gesehen hat. Also auch regelmäßig die Woche und das war eigentlich so quasi auch immer so ein Tageshighlight, dann zu seinem Kumpel zu fahren, da einen Kaffee zu trinken, auf einen Schnack und ein Kippchen oder sowas. Und das war also wirklich toll. Man konnte jederzeit hin, man war immer herzlich willkommen. Also der Grad der Freundschaft war, das war schön, wirklich muss man sagen, das war was Besonderes. Und kennt wahrscheinlich jeder von euch, dass man so einen Freund hat, wo man immer gerne hingeht, wo einfach, es ist völlig entspannt, es macht einfach Spaß. Es ist menschlich hochwertig, sage ich mal. Und der hatte dann eine neue Freundin und die fing recht schnell an, dass sie diese alten Gewohnheiten, die wir so hatten, angefangen hat, in Frage zu stellen. Dahingehend, dass sie ja, das einfach nicht mehr wollte, dass seine Freunde so selbstverständlich zu ihm nach Hause kommen und um das Haus rumgehen, über die Terrasse in den Garten und hi, na, oh yeah, bist auch wieder da. So war das. Und das passte ihr überhaupt nicht. Sie wollte ihn für sich haben. Sie wollte ihn isolieren von uns. Sie wollte da einen Keil zwischentreiben. Und das hat sie auch wirklich versucht, auch wenn man dann mal mit ihr, also jedes Mal, wenn man dann kam, hieß es dann, ja, was macht ihr denn schon wieder hier? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Und also immer so vergiftend. Und irgendwann saß ich mal mit ihr allein in der Küche und dann sagt sie zu mir, ja, und das würde jetzt nicht mehr gehen, dass wir jetzt hier so kommen und gehen, wie wir wollen und das ist jetzt alles vorbei, weil sie wäre ja jetzt da. Und das hat mich so richtig angewidert, dass ich ihr in die Augen geguckt habe und habe gesagt, pass mal auf, Mäuschen, habe ich zu ihr gesagt. Ich war schon lange hier, als noch keiner wusste, wer du überhaupt bist, sage ich. Und ich werde noch lange hier sein, sage ich zu ihr, wenn keiner überhaupt mehr weiß, wer du jemals warst. Wenn keiner mehr sich an deinen Namen erinnern kann, sage ich zu ihr. Die war richtig angepisst. Die war richtig angepisst. Und also ein widerliches Vibesbild. Unglaublich. Also das hat dann aber auch dazu geführt, dass man dann, das hat sich auf ihn übertragen und er hat dann mit ihren Worten argumentiert. So, da sind wir wieder bei meinem Jizzable Spirit. Ich werde das Video auch nochmal verlinken mit dem Succubus Jezebel Spirit, wie er dich von deinem Weg abbringt und wie er Einfluss nimmt und dir irgendwas erzählt, was du am Ende glaubst, also das ist Manipulation. Und da hat sie ihn auch dahingehend manipuliert, dass er dann plötzlich mit ihren Worten auch mir gegenüber und seinen anderen Freunden gegenüber argumentiert hat, ja, müsst ihr ja jetzt mal verstehen und sie ist ja jetzt auch da und sie möchte ja auch Privatsphäre haben und so weiter und so weiter. Und da war der Keil dann schon reingetrieben, weil er war in dem Punkt nicht mehr zu holen. Also sie hat ihn sich geholt quasi, sie hat sich seine Seele geholt und ab dem Punkt war er schon verloren. Also wir hatten nie wieder diesen Zugriff zu ihm oder beziehungsweise auch diese Connection, weil sie hat wirklich den Keil dazwischen getrieben. Und das war dann wirklich erschreckend zu sehen, wie er dann plötzlich mit ihren Worten argumentiert. Also wie sie ihnen quasi einen USB-Stick rein, zack, neues Betriebssystem drauf. Oh, so läuft jetzt der Hase. Okay, also heftig, heftig. Und ich kann euch sagen, jetzt, ich habe ja fast 20 Jahre meines Lebens, ich bin 38 Jahre alt, ich habe fast 20 Jahre meines Lebens in Beziehungen verbracht. Und wenn man so viel Zeit mit diesen Frauen verbracht hat, das im Freundeskreis auch gesehen hat, das mit seinen eigenen Erfahrungen abgleicht, dann kann ich euch sagen, deswegen finde ich es auch diese Redewendung so lächerlich, wenn ein Mann sagt, das ist meine Frau. Nein, das ist nicht deine Frau. Die hat dir die ersten 21 Jahre nicht gehört und die wird die letzten 55 Jahre wird sie dir auch nicht gehören. Das ist Gemeinschaftseigentum, die gehört der Straße. Bilde dir, gib dir dich da keiner Illusion hin. Das ist nicht deine Frau. Und gerade auch heutzutage mit Social Media, die ganzen Angebote und die ganze Aufmerksamkeit, die bekommen, das kann niemals meine Frau sein. Das habe ich jetzt auch gelernt. Also diese rote Pille habe ich ein für alle Mal verinnerlicht. Jede Frau, die ich jemals begegne, ich weiß, dass das nicht meine Frau sein kann. Das ist immer nur temporär. Ich bin so auf diese Welt gekommen und so werde ich auch wieder gehen. Das muss man verstehen. Man muss aber auch verstehen, dass, also ich habe das jetzt über die Jahre, also Dekaden, Jahrzehnte, und da muss ich sagen, sind Freunde geblieben, gute Freunde geblieben, auf die man sich verlassen kann. Und das ist der wahre Wert. Man versucht ja immer, dass einem Angst gemacht wird, wenn man seinen eigenen Weg geht. Ja, willst du denn im Alter alleine sterben? Ja klar will ich alleine sterben, ich will meine Ruhe haben. Ich will so ein nervtötendes Exemplar gar nicht in meiner Nähe haben, wenn ich dann langsam den weiteren Weg gehe quasi. Ne? Und deswegen geht es darum, dass man wirklich für eine Frau definitiv seine Freunde nicht im Stich lassen sollte. Man sollte sogar seine männlichen Freunde, die man hat, definitiv in der Priorität immer eine Stufe über der Frau haben. Auf jeden Fall. Das respektiert die Frau im Umkehrschluss auch und fügt sich dann auf ihre Position da, wo sie hingehört. So muss man das handhaben. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn man sich von ihr distanzieren lässt, isolieren lässt, dann übernimmt sie nicht nur, dass sie das isoliert, dass man also seine guten Kontakte verliert, seine guten Freunde verliert, weil irgendwann nach 2 Jahren sagen die Freunde auch, weißt du was, du meldest dich gar nicht mehr, du kommst abends alle 9 Monate mal zum Zocken für eine halbe Stunde, hast du keine Zeit mehr, weil da musst du ja wieder aufs Dach und musst irgendwas machen, deine Regenrinne, weil deine Frau dir das aufgetragen hat. Irgendwann verliert der Mann dann quasi seine Glaubwürdigkeit. Dann, wenn der Punkt erreicht ist als Mann, dann hast du dich selbst wirklich verbrannt. Also wenn du vor deinen Freunden dich selbst so weit, deinen Leumund so weit verblabbelt hast, wie ich immer sage, wenn du dich so weit vor deinen Freunden deine Männlichkeit geopfert hast für eine Frau, dann bist du auch selber schuld. Und das ist dann auch wahre Einsamkeit. Weil egal wie viele Frauen bei mir gekommen oder gegangen sind, das muss ich wirklich sagen, die Freundschaft zu den Männern ist am Ende mehr wert. Da kann man sich drauf verlassen. Da gibt es noch so, auch nicht unter allen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages ist Loyalität noch ein Begriff, den der Mann versteht. Frauen verstehen das gar nicht. Denen geht es wirklich nur um sich selbst. 100% um sich selbst und um nichts anderes. Und die haben da weder Würde noch Ethik noch Moral, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die für sie selbst relevant sind. Dann kennt die keine Verwandten mehr. Und ihren Mann sowieso nicht mehr. Also völlig logisch. Da kann ich euch auch ein Beispiel, habe ich auch so einen Freund, der hat sich auch wirklich distanzieren lassen. Verheiratet, ein Kind, weggezogen nach Timbuktu, dahin, wo sie hinziehen wollte. Und der ist verschwunden. Also der geht nur noch malochen und gibt sein Geld ab, macht was anfällt, geht malochen, gibt sein Geld ab und hat sich das als Familienvater, als ehrenwertes Sklaventum irgendwie verkaufen lassen. Und der brauchte mal ein Auto. Und dann war er wieder da. Dann schrieb er in unsere Zockergruppe rein, ja, wie sieht's denn aus, ob ich mal ein Auto haben kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 3 Autos. Für einen Freund, der für mich da ist, ja, kein Problem. Kannst du ein Auto haben. Aber für einen Freund, wo ich weiß, es gibt, du wirst nie wieder für mich da sein, weil du deine Seele verkauft hast. An Jezebel Succubus. So, du wirst nie wieder dieser Mann sein, der du mal warst. Das ist unglaublich, wie diese Exemplare die Seele entkorken. Also passt da auf euch auf. Das wollte ich euch mit diesem Beispiel mal so mit an die Hand geben. Und ja, da hatte ich auch einen anderen Freund, auch einen guten Freund, der hat das heute auch verstanden, aber damals hat das auch nicht so richtig verstanden. Der hatte auch so eine Freundin, immer wenn man da war, der war genauso, der ist herzensgut, wenn man zu dem kommt, dann kannst du seine Kippen rauchen und dementsprechend gibt man dem auch gerne was, weil der selber so ist irgendwie und das macht dann auch Spaß. Also wenn man einen Freund hat, der nicht so, ich krieg noch 7 Euro von dir, so nach dem Schema verfährt, das, für den kauft man gerne was. Also wenn man mit dem unterwegs ist, hier, isst dein Burger oder ich bezahle oder keine Ahnung, wenn wir essen gehen, scheiße, lass stecken, macht halt Spaß, weil man weiß, wenn das nicht so ein Geier ist quasi. Ihr wisst, was ich meine. Wenn das so einer ist, der sagt, ich krieg nur 3,10 Euro von dir, oh Gott, so, das ist nichts für mich, weiter, geh weiter. Wie heißt der aus Hamburg, der, geh weiter. Ja, naja. Und der hatte dann auch eine Frau und das ist auch so ein loyaler Typ, das heißt, wenn der eine Frau hat, dann spannt der da so sein Schutzschild drum und dann ist sie so untouchable und keiner darf das kritisieren, dann, oh, da läufst du als bester Freund Gefahr, dass er dich aufhängt in seinem eigenen Garten. Aber die Kritik ist angemessen, aber du erreichst ihn in diesem Moment nicht mehr. Und das ist das Heftige mit dieser weiblichen Manipulation. Und deswegen, ja, das kann eigentlich der Mann nur selber lernen. Ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Ich weiß, wo die Prioritäten sind und ich weiß, wo sie nicht sind. Und ich habe auch gelernt, auf was man sich in Situationen, wo es drauf ankommt, verlassen kann. Und da muss ich sagen, ist keine Frau mehr. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es ernst wird, wenn es drauf ankommt, wenn du echten Support brauchst, ist in der Regel keine Frau mehr da. Überhaupt nicht. Und wenn dieser Support dann wirklich über Schmerzgrenzen geht, dass du da mehrere Tage Support brauchst und so weiter, ganz gleich, ob du Wohnraum brauchst, Arbeitskraft brauchst, Ressourcen brauchst in Form von irgendwas. Also Frauen definitiv nein, kann ich euch so sagen. Also ich habe viele Höhen und Tiefen in meinem Leben durch und jedes Mal, wenn ich wirklich Hilfe gebraucht habe, waren da Männer. So, wenn ich mich auf irgendwas verlassen musste, wenn mal schnell was gemacht werden musste, Frauen waren dann da nicht. Ah, oh, nicht heute, oh, das ist mir jetzt, ich werde nie vergessen, hat eine Freundin zu mir gesagt, da hatte ich auch mal Redebedarf wegen irgendwas und sie selbst bezeichnet sich als der Fels in der Brandung, also sie ist für ihre Freunde und ihre Familie ist sie der Fels in der Brandung, also wenn ihr sie braucht, so verkauft sie sich, dann ist sie da, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und wenn ihr sie dann mal wirklich braucht, für nichts weiter, als dass ihr mal Redebedarf habt, dann sagt sie, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend mit dir heute Abend, ich bin jetzt selber müde, da habe ich jetzt keinen Nerv für, lass mich damit in Ruhe. Das ist das, was sie dann sagt. Also nur mal so. Das ist alles Real Talk. Alles so, genau so gewesen. Und deswegen, setzt eure Prioritäten richtig, weil sonst seid ihr am Ende wirklich einsam. Wenn ihr euch von der Frau isolieren lasst, also ihr folgt der Frau, geht ihren Weg mit statt euren Weg, lasst euch von euren Freunden 2-3 Jahre isolieren, dann willkommen in der absoluten Einsamkeit. Dann habt ihr wirklich niemanden mehr. Wenn die Beziehung mit euch beiden dann knallt, also zwischen Mann und Frau, dann steht er das erste Mal im Leben wirklich alleine da. Ohne Netz und ohne doppelten Boden. Und das wird ein freier Fall. Und da bin ich dann so dankbar, dass ich sagen kann, okay, also auch in solchen Zeiten konnte man sich noch auf den einen oder anderen verlassen. Und die vergisst man natürlich nicht. Oft muss man sagen, waren diese schlechten Zeiten von Frauen initiiert und die Männer unter sich haben sie dann wieder aufgefangen. Also ich denke, meine Message ist klar, Männer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Lasst mir Kommentare da. Ich muss auf die anderen auch noch antworten. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Das schaffe ich aber heute Abend. Jetzt gleich um 18 Uhr müsste dieses Video fertig sein. Dann lade ich das hoch. Und ja, ich wollte nochmal einen Shoutout rausgeben, einmal an Nicolo, danke für den Support. Ich werde deinen Channel hier unten auch nochmal verlinken, für jeden, der seinen eigenen Weg geht und sich mit Red Pill Themen beschäftigt, sollte ihn gesehen haben. Genauso den Channel von Theodokus Semmelbein, Shoutout auch an dich und danke auch, dass du meinen Channel supportet hast, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank dafür, ist nicht selbstverständlich, wie ihr mich aufgenommen habt, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr mich an dieser Stelle so benannt habt und mich erwähnt habt und ich bin ja wirklich klein und da sind ja auch ein paar Leute von euch rübergekommen, das weiß ich wirklich zu schätzen, also vielen Dank dafür, eure beiden Channel, auch für euch, falls ihr die beiden Channel nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall kennen, das ist also wirklich Pflichtlektüre für jeden, der sich mit unseren Männerthemen auseinandersetzt, daher verlinke ich die beiden Channel nochmal hier unten, ich würde empfehlen, jedes Video zu gucken, macht euch nur besser und schlauer. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss.